Herrlichste Gitarrenfeedback. Und es soll nicht der letzte Song heute gewesen sein, der mit einem solchen Gitarrenfeedback endet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verstärker bei Byte FM. Das war ein Ride mit dem Song Dreams Burn Down, erschienen auf der dritten EP, die Ride im Jahr 1990 veröffentlicht haben. Der letzten erschien vor ziemlich genau 25 Jahren, also im September 1990, die Fall EP. Und damals habe ich diese EP schon sehnsüchtig erwartet, denn was viele nicht wissen, ich war damals im Jahr 1990 einer der größten Ride-Fans der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal, seit ich sie Anfang des Jahres mal im Fernsehen gesehen habe mit dem Video zu ihrer ersten Single Chelsea Girl. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja so im Leben jedes Musikfans vielleicht so die ein oder andere Band, die genau zur richtigen Zeit kommt und ihre ersten Platten veröffentlicht. Und man ist dann einfach so ein großer Fan, dass man überhaupt keine Chance hat, als diese Band zu lieben und auch das ganze Leben zu lieben, auch wenn es vielleicht hinterher nicht mehr so toll war, was sie veröffentlicht haben. Aber diese ersten ein, zwei Jahre von Ride, die liebe ich immer noch und natürlich ihre ersten Singles sowieso. Das war Dreams Burn Down. Warum spielen wir das? Ja, es ist Herbst und im Herbst kann man sich doch auch mal ein bisschen wieder um sich selbst kümmern. Man ist vielleicht auch ein bisschen in sich gekehrter und kann sich im Lärm verlieren. Also ich mache das ganz gerne und das ist eigentlich auch ein Kennzeichen von Shoegaze, diesem Musikgenre, das diesen Namen bekommen hat durch eine beiläufige Bemerkung eines Musikjournalisten, der die Band, die auf der Bühne gespielt hat, so beschrieben hat, dass sie eben nur auf den Boden gucken, also auf ihre Schuhe haben sie ja wahrscheinlich nicht geschaut, sondern vor allem auf ihre Effektpedale, denn um den Lärm zu erzeugen, braucht man sehr viele Gitarreneffektpedale und Ride gehörten dazu, die waren ganz jung damals noch, gerade mal so 20. Und die haben sich gegründet, ich glaube so Ende 1988. Und die Tatsache, dass sie sich gegründet haben, die verdankt sich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, einer Band und einer Single, die dieses ganze Genre Shoegaze begründet hat. We'll be right back. Da ist es wieder. Das Gitarrenfeedback am Ende. Süßer die Gitarren nie lärmten als bei My Bloody Valentine und You Made Me Realize aus dem Jahr 1988. Wer dieses Stück mal live gesehen hat, bei einem Konzert von My Bloody Valentine, der wird es nie vergessen, dieses Erlebnis. Das ist wirklich, als wenn jemand so ein Kinderlied singt unter einem startenden Flugzeug oder so. My Bloody Valentine haben das Genre, das dann mittlerweile Shoegaze heißt, begründet. Damals hieß es natürlich überhaupt noch nicht so, auch 1990 noch nicht. Keine Band hat sich irgendeinem Genre zugehörig gefühlt. My Bloody Valentine kam aber ja auch nicht von irgendwo. Die hatten auch ihre Vorbilder und haben ihren Stil entsprechend entwickelt, nachdem sie zum Beispiel The Jesus and Mary Chain gesehen haben. Aber es gab ja auch sowas wie Sonic Youth vorher schon und Spaceman 3 und die Cocteau Twins oder eine Band wie House of Love. Das sind alles Vorreiter vielleicht auch des Shoegaze-Genres. Aber My Bloody Valentine haben es dann mit diesem Song You Made Me Realize schon ganz früh auf den Punkt gebracht. Und ich finde immer noch ein absolutes Meisterwerk. Dieses Stück, ich werde nicht müde, es zu hören. Wir machen weiter in diesem Shoegaze-Special hier bei Verstärker mit einer Band, die auch schon Ende der 80er Jahre die ersten Singles hervorgebracht hat und dann im Jahr 1990 das erste Album The Comforts of Madness beim Label 4AD. Ich spreche von den Pale Saints und ihr vielleicht bester Song ist das hier, Side of You. We'll be right back. Die Pale Saints, Side of You, ein Klassiker des Shoegaze, weil auch hier wieder alles dabei war, nämlich der Chorknabengesang, der liebliche und die lauten Gitarren. Das war Side of You vom Album The Comforts of Madness, dem ersten. Der Pale Saints aus Leeds, erschienen ist das damals auf dem 4AD-Label neben Creation, das prägende Label dieser Shoegaze-Bands. Und weiter geht's hier bei Verstärker mit dem Shoegaze-Special Teil 1. Die Klassiker heute. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der neuen Schule, also Bands, die viel später kamen und beeinflusst waren, eben von diesen frühen Bands der Shoegaze-Ära von 1988 bis, ja sagen wir, 93. Dann war es tot, dann gab es Britpop und Grunge und keiner wollte mehr diese niedlichen Jungs meistens auf der Bühne sehen und ihre himmlischen Melodien, sondern da waren dann andere Sounds angesagt. Aber wir bleiben im Jahr 1990 und kommen zu einer frühen Single der Band Chapter House aus Reading, die auch ja vielleicht so eher die zweite Liga waren der Shoegaze-Bands, aber eben ihre frühen Singles gefallen mir heute noch sehr gut. Hier ist zum Beispiel Feel the Same. Und ihr erkennt wahrscheinlich inzwischen ein Muster, wie diese Songs immer enden. Auch hier scheppern die Gitarren ins Aus. Das war ein Chapter House mit Feel the Same von ihrer EP Sunburst, erschienen 1990. Und in diesem Jahr bleiben wir auch. Da ging's drunter und drüber im damals noch nicht so genannten Shoegaze-Genre. Wobei ich sagen muss, Shoegaze finde ich als Genrebegriff eigentlich schon besser als das artverwandte Dream Pop, was ja ab und zu auch verwendet wird für diese Bands. Dream Pop finde ich ein bisschen blöd. Und deshalb heißt diese Verstärkersendung heute auch Shoegaze Teil 1, die Klassiker. Wir bleiben im Jahr 1990 und kommen zu einer Band, die in so einer Sendung nicht fehlen darf. Eine Band, die ein bisschen ja, ätherischer war. Und sie hatten sogar auch mal einen Song namens Ethereal. ExpertInnen wissen vielleicht schon, ich spreche von der Band Lush. Die wurden unter anderem auch entdeckt von Robin Guthrie von den Cocteau Twins. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass sie teilweise auch ähnlich klangen, so von der Soundästhetik her wie die Cocteau Twins. Im Jahr 1990 haben sie mit Tim Freeze Green, der mit Talk Talk lange zusammengearbeitet hat, eine EP aufgenommen namens Sweetness and Light. Und hier ist der Titeltrack. Das sind Lush. Thank you. stärker bei Byte FM, heute mit dem Shoegaze Special. Und das ist eine Band, die sehr gut gealtert ist, wie ich finde, also die Band, die Musik natürlich. Lush mit Sweetness and Light von ihrer gleichnamigen EP, erschienen bei 4AD Records im Jahr 1990. Und ja, beeindruckt vom Erfolg von Bands wie Ride und den Pale Saints und auch Lush sind die Bands damals aus dem Boden geschossen. Auch in der britischen Provinz haben sie sich massenhaft gegründet, um diesen Sound zu reproduzieren. Eine Band, die man darunter fassen kann, sind Catherine Wheel. An denen ist gar nicht mehr so viel interessant. Aber die Tatsache, dass der Sänger und Gitarrist von Catherine Wheel Rob Dickinson heißt und der Cousin von Bruce Dickinson ist, ja genau, dem Bruce Dickinson von Iron Maiden, das ist dann vielleicht doch interessant für Musik-Nerds. Hier sind Catherine Wheel mit Shallow. Ist es wieder das Gitarrenfeedback am Ende. Das waren Catherine Wheel mit Shallow von einer frühen EP von denen, erschien 1991. Painful Things. Und das hier ist eine Band, die natürlich sowieso überhaupt nicht fehlen darf. Eine Band, die heute noch sehr erfolgreich ist. Wir sind Slowdive. Hi, this is Christian from Slow Dive, and you're listening to Byte FM. Catch the Breeze von Slow Dive von ihrer Holding Our Breath EP, erschien 1991 auf Creation Records. Ihr hört Verstärker bei Byte FM mit dem Shoegaze Special und wie vorhin schon gesagt, da darf eine Band wie Slow Dive nicht fehlen, die damals toll waren und immer noch toll sind. Eine der ganz wenigen, die es ins Heute rüber geschafft haben. Das Comeback ist ihnen sehr gelungen, gute neue Platte und sie werden geliebt, auch von jüngeren Menschen und haben vielleicht auch einen Teil dazu beigetragen, dass es eine Art Shoegaze-Revival gab vor ein paar Jahren. Aber darüber mehr in Teil 2 dieses Shoegaze-Specials bei Verstärker in 2 Wochen. Wir bleiben im Jahr 1991 und kommen zu einer Band, die aus dem Norden Englands war. Die meisten Shoegaze-Bands sind eher so rund um London entstanden. Nicht so die Boo Radleys aus Liverpool. Die waren auf der Bühne dann auch so ein bisschen, ja, gröber vielleicht, wie man es später dann so von Oasis und so kannte. Also eher so ein bisschen rüpelhaft. Aber das hat gut gepasst zu denen und die haben auch sehr viele tolle Platten veröffentlicht und haben es auch den Sprung geschafft aus der Shoegaze-Phase in den Britpop hinein, hatten dann auch noch ein paar Chart-Erfolge mit sehr guten Songs. Die Boo Radleys mit einem frühen Song, den ich immer noch sehr liebe, weil er vor allem auch ganz kurz ist. Lazy Day. Hi, this is Steve from Ride, and you're listening to Byte FM. habe geheult vor Glück, als diese Single rauskam. Ich war einfach so wahnsinnig glücklich und begeistert von diesem Song. Die zweite Single von Ride erschien im Mai, war das glaube ich, 1990. Die Play EP und der Hauptsong dazu Like a Daydream. Ihr hört Verstärker bei BeiteFM heute mit dem Shoegaze Special und hier jetzt noch eine Band, die komplett in Vergessenheit geraten ist. Die gab es auch nur 2 Jahre lang, haben sich 1990 natürlich gegründet, aber es ist dann nichts geworden mit dem Erfolg. Aber sie haben der Welt einen tollen Song hinterlassen, der in diese Sendung wunderbar passt. Hier sind Sweet Jesus mit Phone Freak Honey. Mit Phone Freak Honey aus dem Jahr 1992. Und weiter geht's mit einer auch vergessenen Band, würde ich sagen, obwohl es die ein paar Jahre länger gab als Sweet Jesus und sie dann auch noch so ein paar Mini-Pop-Hits hatten, Mitte, Ende der 90er sogar. Moose haben ihre Debütsingle veröffentlicht im Jahr 1991 im März und das ist auch bis heute einer ihrer besten Songs geblieben. Moose mit Jack. We almost laugh, we almost cry. I feel so sick, I almost died. And today we're feeling sad, but I recall everything. I feel I know enough to say that this just can't be our last day. I feel so sure that sickness goes. I'm telling you that God knows. God knows. Moose mit ihrer allerersten Single Jack, erschien 1991. Und das war's auch fast schon mit dieser Ausgabe von Verstärker bei Byte FM. Im Programm geht's weiter mit Marius Magor und dem Anstoß. Es sei denn, es ist Samstagnachmittag kurz vor vier. Dann habt ihr die Wiederholung gehört von Verstärker. Und Paula Steinbauer macht jetzt weiter mit der New School. Ja, das war ein Shoegaze-Special, Teil 1, die Klassiker heute. Und natürlich darf diese Sendung überhaupt nicht existieren, ohne einen Song von dem Album schlechthin dieses Genres zu spielen. Die Band My Bloody Valentine hat den mutmaßlich besten Shoegaze-Song produziert. Den haben wir anfangs der Sendung gehört, You Made Me Realize. Aber sie haben auch das beste Album dieses Genres, aber nicht nur dieses Genres, für mich persönlich eines der besten Alben überhaupt gemacht. Sie haben 2 Jahre dafür gebraucht, aber es hat sich gelohnt. Im Jahr 1991 erschien Loveless, das Album von My Bloody Valentine. Und daraus hören wir jetzt What You Want. Darwinismus Super Servus, euer Verstärker war und den Monolog führte Dirk Böhme. Wir hören uns wieder in 2 Wochen dann mit dem zweiten Teil des Shoegaze-Specials Die neue Schule. Tschüss!